Erst nachdem Josua gestorben war, fragten die Israeliten Gott, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter kämpfen? Zweiter Gott antwortete, Juda soll zuerst gehen, denn ich werde ihm helfen, das Land zu erobern. Dritter Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, komm mit mir in mein Gebiet, damit wir die Kanaaniter bekämpfen können. Danach werde ich auch mit dir in dein Gebiet gehen. Simeon ging dann mit ihm. Vierter Juda zog los, und Gott half ihnen, die Kanaaniter und Pheresiter zu besiegen. Sie schlugen 10.000 Männer bei Besek. Fünfter, sie trafen Adoni-Besek bei Besek, kämpften gegen ihn und besiegten die Kanaaniter und Pheresiter. Sechster, Adoni-Besek floh, aber sie jagten ihn, fingen ihn und schnitten ihm die Daumen und die großen Zehen ab. Siebter, da sagte Adoni-Besek, ich habe 70 Königen die Daumen und großen Zehen abschneiden lassen, und sie mussten Krümel unter meinem Tisch aufheben. Jetzt zahlt Gott es mir heim, so wie ich es anderen angetan habe. Danach brachten sie ihn nach Jerusalem, wo er starb. Achter, die Judäer kämpften gegen Jerusalem, eroberten die Stadt in einem harten Kampf und steckten sie in Brand. Neunter, danach zogen die Judäer hinunter, um die Kanaaniter zu bekämpfen, die im Gebirge, im Südland und in der Ebene lebten. Zehnter, Juda zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron lebten. Hebron hieß früher Kirjat Arba. Dort besiegten sie Sesai, Ahiman und Talmai, die Söhne Enaks. Elfter, von dort zog er weiter gegen die Bewohner von Debir, das früher Kirjat Sefer hieß. Zwölfter, Kaleb versprach, wer Kirjat Sefer erobert, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Dreizehnter, Otniel, der Sohn des Kenas und jüngere Bruder Kalebs, eroberte die Stadt. Deshalb gab Kaleb ihm seine Tochter Aksa zur Frau. 14. Als Aksa zu Otniel kam, überredete er sie, von ihrem Vater ein Feld zu verlangen. Sie stieg von ihrem Esel ab und Kaleb fragte sie, was möchtest du? 15. Sie antwortete ihm, gib mir doch ein Geschenk. Du hast mich in ein trockenes Südland geschickt, deshalb gib mir auch Wasserquellen. Da gab Kaleb ihr Quellen im oberen und im unteren Land. 16. Die Nachkommen des Keniters, der Schwager von Mose war, zogen mit den Judäern aus der Palmenstadt in die Wüste Juda. Diese Wüste liegt am Abhang von Arad. Dort ließen sie sich bei den Amalekitern nieder. 17. Juda zog mit seinem Bruder Simeon. Sie besiegten die Kanaaniter, die in der Stadt Sephard lebten, und zerstörten die Stadt vollständig. Deshalb heißt die Stadt jetzt Horma. 18. Juda eroberte auch die Städte Gaza, Askalon und Ekron mit ihren jeweiligen Gebieten. 19. Gott war mit Juda, so dass sie das Bergland erobern konnten. Aber sie konnten die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil diese eiserne Kriegswagen hatten. 20. Sie gaben Kaleb Hebron, wie Mose es befohlen hatte. Von dort vertrieb Kaleb die drei Söhne Enaks. 21. Die Judäer konnten die Jebusiter, die in Jerusalem lebten, nicht vertreiben. Deshalb wohnten die Jebusiter bis heute mit den Judäern in Jerusalem. 22. Die Nachkommen Josefs zogen ihrerseits nach Bethel hinauf, und Gott war mit ihnen. 23. Die Nachkommen Josefs schickten Speer nach Bethel, das früher Luz hieß. 24. Die Speer sahen einen Mann, der aus der Stadt kam. Sie sagten zu ihm, zeig uns, wie wir in die Stadt kommen können, dann werden wir dir helfen. 25. Der Mann zeigte ihnen den Weg in die Stadt. Sie eroberten die Stadt in einem harten Kampf, ließen aber den Mann und seine ganze Familie gehen. 26. Der Mann zog in das Land der Hethiter, baute eine Stadt und nannte sie Luz. So heißt sie bis heute. 27. Manasse vertrieb die Bewohner von Bethshan, Tanach, Dor, Jiblim und Megiddo nicht, auch nicht die Bewohner der umliegenden Dörfer. Deshalb konnten die Kanaaniter in dieser Gegend wohnen bleiben. 28. Als Israel stärker wurde, zwangen sie die Kanaaniter zu Frondiensten. Sie konnten sie aber nicht ganz vertreiben. 29. Ephraim vertrieb die Kanaaniter, die in Geser lebten, nicht. Deshalb blieben die Kanaaniter mitten unter ihnen in Geser wohnen. 30. Sebulon vertrieb die Bewohner von Kitron und Naalol nicht. Deshalb blieben die Kanaaniter mitten unter ihnen wohnen und mussten später Frondienste leisten. 31. Asser vertrieb die Bewohner von Akko, Sidon, Alab, Achsib, Helba, Afik und Rehob nicht. 32. Deshalb wohnten die Assyriter mitten unter den Kanaanitern, die das Land besaßen, weil sie sie nicht vertreiben konnten. 33. Naphtali vertrieb die Bewohner von Beth-Semes und Beth-Anath nicht. Deshalb lebten sie mitten unter den Kanaanitern, die das Land besaßen. Die Bewohner von Beth-Semes und Beth-Anath mussten ihnen aber Frondienste leisten. 34. Die Amoriter drängten die Daniten ins Gebirge und ließen sie nicht in die Ebene hinuntergehen. 35. Deshalb konnten die Amoriter in Haheres, Ajalon und Salbim wohnen bleiben. Als aber die Nachkommen Josef stärker wurden, mussten die Amoriter Frondienste leisten. 36. Das Gebiet der Edomiter reichte von der Skorpionenstiege bis Sela und noch weiter nach oben.